Because we don't know the culture. Weil wir die Kultur nicht kennen. Because in the culture, people who were called Paul Baptist, people who were called Gamaliel Baptist, people who were called whatever baptized. Denn in ihrer Kultur wurden Menschen auf den Namen des Paulus getauft, auf den Namen des Gamaliel getauft, auf wessen Namen auch immer getauft. People baptized in their name. So tauften alle möglichen Leute auf ihren Namen. Paul says, listen, none of you were baptized in the name of Paul, meaning I am now your master, you are my disciple. Paulus sagt, hört zu, keiner von euch wurde auf den Namen Paulus getauft, was bedeuten würde, ich bin euer Meister, ihr seid meine Jünger. Remember, denkt daran. One of the most important aspects of baptism that is usually missed. Einer der wichtigsten Aspekte der Taufe wird meist übersehen. Then you are so unified in the death of Jesus Christ. Dass du mit dem Tod von Jesus Christus so vereint bist. Means you died and Christ lives through you. Was bedeutet, dass du gestorben bist und Christus durch dich lebt. Only one you will follow until the rest of your life, and that's in whose name you were baptized. Und nur einem wirst du für den Rest deines Lebens folgen, und das ist derjenige, auf dessen Namen du getauft wurdest. Galatians 2, verse 20 comes in. An dieser Stelle kommt Galater 2, Vers 20 ins Spiel. I have been crucified. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nicht mehr. Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben. Den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und für mich gestorben ist. Sein Leben für mich gab. Schau, was Paulus in Galater 3, 27 sagt, gleich das nächste Kapitel. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Denn so viele von euch in Christus getauft wurden, haben Christus angezogen. So look at this. Schau mal. Paul literally says, you were baptized into Christ. That means you've put him on. Wortwörtlich sagt Paulus, dass du in Christus getauft wurdest, also hast du ihn angezogen. This means Jesus Christ is now your Lord, your Master, the one who you will forever follow. Jesus Christus ist jetzt dein Herr, dein Meister, Christus, dem du für immer folgen wirst. It makes me honestly sad when I hear people baptizing people into their church. Es macht mich traurig, wenn ich höre, dass Menschen Leute in ihre Gemeinde hineintaufen. Es gibt sowieso nur eine Gemeinde. Jesus hat keine zwei Bräute. Jesus hat keine drei Leiber. Es gibt eine Braut, einen Leib. Jesus hat keine 25 Tempel. Es gibt einen Tempel. Die verschiedenen lokalen Ausdrucksformen, das verstehe ich. Es dreht sich alles nur um Jesus. Bei der Taufe geht es nur um Jesus. So this is why, as we preach Christ, wenn wir also Christus predigen und die Menschen aufklären, was es wirklich bedeutet, Christus nachzufolgen and bring them to true salvation, und sie zu wahren Errettung führen, as quick as we can, we should take them to the water. Sollten wir sie so schnell wie möglich ins Wasser führen. And telling them from this moment on that I put you into the water. Und ihnen sagen, von diesem Moment an, indem ich dich ins Wasser tauche. And baptize you in Jesus Christ, that means you follow him alone. Taufe ich dich in Jesus Christus, was bedeutet, dass du ihm allein nachfolgst. Now, let's finish with a big, big question. Kommen wir nun zur großen Frage. Who can baptize? Wer kann taufen? Well, what does the Bible tell us? Was sagt uns die Bibel? It's very interesting that when Jesus gave the commandment to go and preach the gospel, he also added to go and baptize people. Es ist interessant, dass Jesus, als er den Befehl gab, zu gehen und das Evangelium zu predigen, auch hinzufügte, zu taufen. Very interesting. Sehr interessant. Philippus, der das Evangelium predigte, der nicht einmal einer der 12 Apostel war, Philippus, der Evangelist. Er taufte diesen Mann sofort. Ich glaube, whoever leads somebody to faith in Jesus Christ is the one who should go and baptize this person. Wer jemanden zum Glauben an Jesus Christus führt, auch derjenige sollte diese Person taufen. Really believe it? Das glaube ich wirklich ganz fest. So if you just preach the gospel and somebody gets saved, well, take them to the next water and baptize them. Wenn du das Evangelium verkündet hast und jemand wird gerettet, dann geh mit ihm zum nächsten Wasser und taufe ihn. Is it nice to have a whole bunch of people together and make a celebration? Yes, it's very nice. I love that. Ist es schön, mit vielen Leuten eine Feier zu machen? Ja, das ist sehr schön. Ich liebe das. das? In den letzten 2 Jahren haben wir viele solche Feiern gemacht. So viele wunderbare Veranstaltungen hatten wir, bei denen wir Menschen tauften. Wir prophezeiten über sie, wir setzen das Leben von Jesus frei. Es ist wunderschön. Clayton war 15, er kam gerade zu uns und 1 oder 2 Wochen später taufte er bereits Menschen. Die Leute waren schockiert. Du lässt deinen 15-jährigen Sohn, der gerade aus dem Waisenhaus zu dir kam, Leute taufen? Ja, wieso denn nicht? Ich glaube weder an Klerikalismus noch an Hierarchie. Ich glaube an das Leben Jesu, das sich durch jeden Christen ausdrückt. Ich sehe keinen biblischen Grund, warum jemand, der sie zu Jesus führt, sie nicht taufen kann. In fact, even if you haven't led people to Jesus, selbst wenn du niemanden zu Jesus geführt hast, sehe ich keinen biblischen Grund, warum jemand, der Christ ist, nicht jemand anderen taufen kann. I don't find it. Den finde ich nicht. So, let's sum up. Fassen wir zusammen. Baptism means to immerse in the water. Taufe bedeutet ins Wasser eintauchen. Taufe bedeutet, du wirst mit Jesus Christus in seinem Tod vereinigt, du bist für dich selbst tot. Baptism means for me above all other things that you through baptism testify that Jesus is now your true Lord. Taufe bedeutet, du bezeugst durch die Taufe, dass Jesus jetzt dein Herr ist. Now let's ask and answer a last question. Beantworten wir eine letzte Frage. How old does somebody have to be baptized? Wie alt muss jemand sein, um getauft werden zu können? Ich kenne Christen, Denominationen oder Gemeinden, die Folgendes sagen. Du musst 12 Jahre alt sein, um getauft werden zu können. Warum glaube ich, dass man hier keine Altersgrenze festlegen kann?